Offenbach. I'm in my bed and texting you, hey, can I come over? Or baby, is it over? When the bar's about to close and the loneliness unfolds, without you tonight, I'ma lose my mind on my way back home. You can turn these empty streets into somewhere worth to be, but you're out of sight and the bottom line is, I know it's you. Ain't nobody I can love like that. I know it's true, but to you, yeah, yeah. Haven't heard back in a couple of days. I'm in my bed and texting you, hey, can I come over? Over. Or maybe is it over? Over. Trading my heart for pieces of yours. Say that the tie we had was too short. Wait a sec, hold up. I've been counting my mistakes, trying to reminisce, read all messages, it's driving me insane. Cause it's getting hard to face that you're gone without a trace. Wonder who you're with, you could bleed the fifth or say, I know it's you. Ain't nobody I can love like that. I know it's true, but to you, yeah, yeah. Haven't heard back in a couple of days, I'm in my falling. You know that I was holding. It's too late. noch in Westen. Sitz hier um 3:45. Die Mitternacht schmeckt mir am besten. Wer von euch will noch ein Bier? Fahren Kolonne mit Leim. Ausweis vergessen, wo kommen wir noch rein? Sag mir, wie warm kann eine Sommernacht sein? Wenn du schon kippen holst, hol noch nen Wein. So fühlt sich ein Mimosa früh am Morgen so gesund an. Kommen niemals runter, weil wir dafür keinen Grund. Egal ob Warschau, egal ob Prag oder Athen. Irgendwas in mir will heute nicht nach Hause gehen. Und ich wach auf der Landsberger Allee. Was mach ich im Friedrichshain? Ich muss nach CAB. Alle Wege führen nach Rom, aber keiner fährt nach Hause. Alle sind noch draußen, wie bei Disneys große Pause. Zürich, egal ob Wien oder Turin. Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin. Nach Berlin. Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin, nach Berlin. Wie komm ich jetzt noch in Osten? Ich würde mich gern teleportieren. Das ist ein sehr feiner Tropfen, ich kann mich nicht mehr richtig artikulieren. 5:26 Uhr, frag, wie konnte das so hart eskalieren? An einem warmen Freitagabend kann so vieles passieren. Ich fühl mich wohl vor jedem Kiosk, Leipzig, Dresden, Berlin. Vielleicht wacht man morgens auf und hat sich bisschen blamiert. Glaub, ich werd hier nicht alt, doch die Nacht ist noch so jung. Und das Kind ist schon in Brunnen gefallen. Egal ob Warschau, egal ob Prag oder Athen. Irgendwas in mir will heute nicht nach Hause gehen. Und ich wach auf der Landsberger Allee. Was mach ich im Friedrichshain? Ich muss nach CAB. Alle Wege führen nach Rom, aber keiner führt nach Hause. Alle sind noch draußen, wie bei Disneys große Pause. Zürich, egal ob Wien oder Turin. Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin, nach Berlin. Bitte zieh nicht nach Berlin. Mama hat gesagt, bitte zieh nicht nach Berlin, nach Berlin. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. So easy to fall in love with. fragt, wieso bist du wieder schlecht gelaunt? Wie soll's dir gehen, wenn dir jemand auf die Fresse haut? Auge blau, sieht hässlich aus. Frag nicht, warum ich nur allein sein will und Gibbets rauch. Ich steh vorm Bus und ich merke, dass ich lieber lauf. Das, was da sonst passiert, halte ich heute echt nicht aus. Kapuze auf, Musik zu laut. Schwänz die erste Stunde und die letzte auch. Fress es in mich rein und lass die Wut nicht raus. Es wird nur weniger, mach ich noch eine Flasche auf. Pflaster drauf, abgetaucht, abgetaucht. Ich war immer dieser Loser, habt ihr mir gesagt. Über mich gelacht, über Sachen, die ich trag. Ja, immer dieser Loser, Hose unterm Arsch. Viel zu großes Herz für die viel zu kleine Stadt. Ich war immer dieser Loser, habt ihr mir gesagt. Nenn mich Psychopath, doch ich knall hier keinen ab. Denn ich bin nur ein Loser. Ich bin nur ein Loser. Papa fragt mich, wie es seinem Jungen geht. Wird sich wünschen, dass sein Junge mal zurückschlägt. Sein Mann steht und rausgeht. Nicht nur tagträumt, sondern seinen Traum lebt. Und alle reden nur von Fortnite auf dem Pausenhof. Hab Psychedelic Rock, ess allein mein Pausenbrot. Zerbrech mein Kopf über Dinge, die ihr eh nicht peilt. Bin nicht der Typ, der den Controller durch die Gegend schmeißt. Und ich fress immer mehr, weil der Frust mich packt. Fühl mich hässlich und leer, bin so abgefuckt. Schon ganz schön krass, wenn man so jung schon keine Lust mehr hat. Ja. Ich war immer dieser Loser, hab sie mir gesagt. Über mich gelacht, über Sachen, die ich trag. Ja, immer dieser Loser, Hose unterm Arsch. Viel zu großes Herz, viel zu kleine Stadt. Ich war immer dieser Loser, hab sie mir gesagt. Nenn mich Psychopath, doch ich knall hier keinen ab. Denn ich bin nur ein Loser. Ich bin nur ein Loser. Ich bin nur ein Loser. Über mich gelacht, über Sachen nicht trag. Ja, immer dieser Loser, Hose unterm Arsch. Viel zu großes Herz für die viel zu kleine Stadt. Dann bin ich halt ein Loser. Dann bin ich halt ein Loser. I had a bad habit of missing lovers past. When I told you.

Kleinen Wetterstruggle hatte ich heute Morgen. Ja, also ich hätte heute Morgen lieber auf den Rat meiner Mutter hören sollen, den sie mir schon sehr, sehr früh gegeben hat, immer einen Regenschirm zu Hause zu haben. Ich besitze einfach keinen Regenschirm. Ist mir heute Morgen wieder aufgefallen. Ich bin also rausgegangen und bin wirklich so unfassbar nass geworden. Und diese Regentropfen, die da runtergekommen sind, die haben sich nicht einfach nur wie Regen angefühlt. Das waren Hagelregentropfen. Eine Frage habe ich. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist los gerade? Und Tobi, Montag wieder ab 6. If you wanna dance, take my hand, cancel all your plans, take a chance, ain't got forever, we only got today, if you got a night to feel alive, then baby stay, late night stuck in my head, this apartment's getting colder, gotta get out. Circles, circles, dreaming about running wild in the city. Free my mind and my body, go. Life's too short, are you with me? Come on, come on, come on. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby. Take a chance. Ain't got forever. We only got today. If you got Sputnik. Von der New Music Hotlist 2026. Young Pep, 1000 Tage. Lauf mit dir durch den Park. Fühl mich gut in deinem Arm. Ja, ich hoff, dass du mich magst. Weil mit dir weiß ich wo lang. Und auch in 1000 Tagen denk ich nur an dich, Babe. Und immer wenn ich träume, schau ich in dein Gesicht. Und auch in 5 Minuten denk ich nur an dich, Babe. Ich will nie mehr suchen, denn ich brauch nur dich. Ja, ich brauch nur dich. Und bist du nicht da, schreib ich dir gute Nacht. Und liegst du noch wach, ruf mich an, wenn du magst. Ja, ich lieb you last, wenn niemand so lacht. Und für mein gestohlenes Herz hab ich dich im Verdacht. Sonne scheint im Clara Park, wart noch kurz, ich hol dich ab. Riecht nach Zitronengras, Picknick auf dem Rewe-Dach. Und du weißt, ich inhalier jedes schöne Wort von dir. Flugzeuge aus Papier, bleib mit mir für immer hier. Lauf mit dir durch den Park. Fühl mich gut in deinem Arm. Ja, ich hoff, dass du mich magst. Weil mit dir weiß ich wo lang. Und auch in 1000 Tagen denk ich nur an dich. Immer wenn ich träume, schau ich in dein Gesicht. Und auch in 5 Minuten denk ich nur an dich, Babe. Ich will nie mehr suchen, denn ich brauch nur dich. Ja, ich brauch nur dich. Ja, ich brauch nur dich. Ja, ich brauch nur dich. Von der New Music Hotlist 2026. Der jungen Radios der ARD. Young Pep, 1000 Tage bei MDR Sputnik. Time again.

Deine Lieblingsmusik. SUV, hol dir ein Shirt bei Savini World. Freitags im Heidegrün, Phantombar, die gibt's nicht mehr. Lass uns weiter, sagt mein Gefühl. Ich glaub, woanders geht bisschen mehr. Bisschen drunk, bisschen late to the party. Du kannst Fehler machen, ich bezahl dich. Es kann so einfach sein, ja, du weißt, wie es geht. Gib mir noch ein Lächeln und die Zeit bleibt stehen. Ich lass es leicht aussehen. Wie das mit uns endet, ja, das weißt du jetzt. Es kann so einfach sein. Ja, ja, du weißt doch. Es kann so einfach sein. Ja, ja, du weißt doch. Es geht so einfach. Lass uns noch ein Vino killen. Keine Videos, wir machen ein Kinofilm. Willst du, dass jeder uns sieht? Warum zum DJ? Es kann so einfach sein, ja, du weißt, wie es geht. Gib mir noch ein Lächeln und die Zeit bleibt stehen. Mein Herz wird schwer, ich lass es leicht aussehen. Wie das mit uns endet, ja, das weißt du. Take me right back. I cried alone in my truck. I felt alone in the front. Cause I don't know who to trust, and I've been going through some stuff. Don't trust these hoes you love, yeah. Your ego's one hell of a drug. Economics, cause nothing's promised. If you hold a grudge and you treat me like I'm scum, like I'm scum. Trust your gut. Moment, a memory forever frozen, because the night goes. the night goes on and on and on. You are a sweet escape, and I just can't get away. Each night you call my name, I'm a loser, babe. I'm your loser, baby. Cause I want your hands on me. I hate the game, but I love the way we play. I guess you won again. I'm a loser, babe. I'm your loser.